Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zu knapp 2 Stunden mit Musik und Variationen zum Thema Schubidu, Nonsenssilben und Lautmalereien. Am Mikrofon ist Michael Frank. Den Titel dieser Sendung kann ich nicht richtig aussprechen, das kann jemand anders viel besser. I got a girl named Sue. She knows just what to do. I got a girl named Sue. She knows just what to do. She rock to the east, she rock to the west, but she's the girl that I love best. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. Ooh, to the booty, oh Rudy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. Got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. But you don't know what she do to me. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. Got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. Got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. Ooh, to the booty, oh Rudy. Little Richard mit dem Motto dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Die 10 Silben würden auch ganz gut ins Vokabular von Scat-Sängern und Sängerinnen à la Ella Fitzgerald passen. Von Little Richard intoniert, klingen diese Silben fast wie der Aufruf zur Revolution für ungehemmten Spaß. Tutti Frutti heißt dieser Song. Little Richard hatte ihn sich ausgedacht und schon jahrelang live gespielt, allerdings mit einem anderen, unzweideutigen Text zum Thema Sex. Im September 1955 macht er dann in New Orleans das erste Mal Aufnahmen für Specialty Records. In der letzten Viertelstunde Studiozeit nahm er 3 Takes von Tutti Frutti auf, Zeit zu proben gab's nicht, eigentlich war Little Richards Stimme schon erschöpft. Der Produzent Bums Blackwell hatte den Song das erste Mal an dem Tag während einer Pause gehört, er war von ihm überzeugter als von allem, was vorher aufgenommen worden war. Dorothy Labostri schrieb also noch schnell einen jugendfreien Text für Tutti Frutti und im Oktober 55 wurde die Nummer veröffentlicht und bald Little Richards erster Hit. Um Nonsenssilben und Lautmalerei geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Der Refrain der nächsten Nummer geht so. Baby, baby, boom, boom. Baltimore à Babelouette, je l'ai bramé dans les basses trinques avec un brin et bipède qui vendait pas pour le burlingue. Dans ce vent branché bipolaire, faire basculer les belles-mères. Je ne veux ni le brouillard avec un tambour de bazar. T'as les bavés pour les babas et les broutards à boucles blondes, des petites de baraka et des papas pour des barbes bleues et bardées de bronze, des cobayes bourrées de béton, des zombies bidons et des bonzes. Qui leur balance une blanquette à écrabouiller les banquettes. À vous briser les roubignoles, à vous faire barrer de la boussole. Pendant que tu brûles de la banquise, braconnant le bonheur sans but. Et me baignant de quatre bises avec les punks de peste et pique. Baby boom boom, baby boom boom, vous faire un mouet. Y'en a à l'autre de ces blancs becs qui banquent pour le bas ou pas pour la bagarre de prendre le bas. Baby boom boom, baby baby baby boom, baby baby baby boom, baby baby baby boom, baby baby baby boom. Râle-bec de brouter du bitume et de barjeter dans une bagnole. Râle-bec de branler de la brume et de barater des branquignoles. Pendant que les barbeaux du business qui nous bastonnent des bassesses prennent des bourbons dans leur bic, j'passe par peu de balles et crottes de bic. Tu vas broyer tous ces bouchers qui se font bronzer la peau de bûche aux Bahamas avec ton blé. Venant de valise dans les valises. Bébé bombo, bébé bébé bébé bombo, vont faire un bruit. Y'en aura le bœuf de ces blancs becs qui comptent pour le bas, car pour la bagarre et le bon bas. Jahr erschien nach langer Zeit wieder einmal eine neue Platte von Brigitte Fontaine. Bis Baby Boom Boom heißt dieses Stück von ihrem neuen Album Kekeland. Seit Ende der 60er Jahre hat Brigitte Fontaine eine Handvoll sehr ungewöhnlicher Platten veröffentlicht, mit Eigenkompositionen zwischen fast geflüsterten Chansons und Free Jazz. Als Co-Autor und Mitmusiker war Areski Belkacem von Anfang an ihren Platten beteiligt, auch beim Album Kekeland. Bei einer früheren Platte Comme à la Radio Anfang der 70er Jahre ließ sich Brigitte Fontaine von dem Art Ensemble of Chicago begleiten. Auf ihrem neuen Album sind unter anderem Archie Chapp, Jim O'Rourke und Sonic Youth mit von der Partie. Das Chanson mit den vielen Bs heißt Bis Baby Boom Boom und arrangiert wurde die Nummer von Noir Désir. Plakum barakile und so chile capratsko donsk. Nego donske, vini mi cosa la tenne va brenna della lacage. Hele mek chika la borok tsuna mek te rekte di chkundi alats. Hindu lats? Mindu kenyos alat? Ha, ke te fai motade? Hele mek te rama sorok chala katar mek sorok katar mek te rete rete katar mek le te sa kalara bro. Mek isuna mek chiki te salava. Uu, andate. Kimi da ute se ute ke yude shimo ute ke ye. 우리가 유사히 돼요 우리가 유사히 돼요 가라비키 가라바쿠이가 있었어 아라바카이가 야카가 아라바카야 요세요 아싸 아라바카이가 이게게 아라바쿠이가 있었어 아라바카야 요 우리가 유사히 돼요 우리가 유사히 돼요 Majno Donska heißt diese musikalische Unterhaltung von Anna Hommler und David Moss. Zu finden auf einer CD des Projekts Five Voices aus dem Jahr 1989, Direct Sound. Die Sprachklänge von Anna Hommler und David Moss könnten durchaus einer realen Fremdsprache entstammen. Sie sind aber freie Erfindung der beiden. Die Silben und Wörter haben keinen semantisch genau festgelegten Sinn. Trotzdem dürften der ein oder die andere das Gefühl haben, den Gedankenaustausch der beiden zu verstehen. David Moss hat im Booklet der Five Voices CD über seine Einstellung zum Singen geschrieben. Es ist einfach ein körperliches Vergnügen zu singen, den Geist, die Stimme und die Muskeln von der alltäglichen, linearen, berichtenden Sprache zu befreien, die neuen Beziehungen zwischen blitzschnellen Gedanken und schimmernden Reflexen zu spüren. So entsteht echte Kommunikation. Traditionelle Texte waren für David Moss, 1989 zumindest, eher störend. Wörter sind das Gegenteil von Gesang. Sie tragen die Last der Rationalität mit sich, die Ziele von Ursache und Wirkung, die Missverständnisse der Bedeutung. Worte fesseln uns an eine mentale Methode, die wir die ganze Zeit benutzen, unser ganzes Leben lang. Ein mentaler Prozess, dem all seine Kraft und aller Spaß geraubt worden ist. Ich vertrete sogar auf meine völlig unwissenschaftliche Art die Hypothese, dass wir im Laufe von 20.000 Jahren ununterbrochenen Sprachgebrauchs in unserem Gehirn eine Art Sackgasse entwickelt haben. Sie ist gerade wie ein Pfeil, wie ein Flugzeug der Kommunikation. Soweit David Moss 1989 über seinen Gesang ohne traditionelle Worte. Die Silben Poppedi-Pop sind das Sprungbrett für den nächsten Song. Pop, pop, pop, pop, go the motorcycle, hitting on one. Pop, pop, pop, pop, go the motorcycle, hitting on two. Pop, pop, pop, pop, go the motorcycle, hitting on one. Pop, pop, pop, pop, go the motorcycle, hitting on two. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, go the motorcycle, hitting on one. Pop, pop, pop, pop, go the motorcycle. Poppity pop, poppity pop, poppity pop, poppity pop, poppity pop, poppity pop. Hurrah! I'ma see ya. Hurrah! Hurrah! Hurrah! Hurrah! Hurrah! Rubber do it, do it, do it. Let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it Lambert, Hendricks und Ross am 13. März 1961 in einem Studio in Chicago. Poppity Pop heißt die Nummer. Geschrieben hat sie der Multi-Instrumentalist und Sänger Slim Gaillard. Seit 1937 war der erfolgreich mit Songs voller selbst erfundener Nonsenswörter. Wout, Wooty, Reed und Reenie tauchten wohl am häufigsten in seinen Texten auf. Dave Lambert, John Hendricks und Annie Ross waren sowieso Meister des Scat-Gesangs, der Kunst, mit lautmalerischen Silben Jazz zu singen. Cab Calloway und die Mills Brothers waren beliebte Meister des Fachs in den 30er Jahren, und in einem Lexikon steht, dass sich dieser Gesangsstil schon zur Zeit des New Orleans Jazz nachweisen lässt, sogar in manchen Spirituals des 19. Jahrhunderts. Es gibt eine Musikrichtung, die nach Gesangssilben benannt wurde, eine ganze Musikrichtung, weil die in den Begleitchören dieses Stils so häufig auftauchten. Doo-Wop. Gotta be right there, Jesse, right when he stops that drum. Y'all gotta come right in. Gotta be right there. Well, hummity dum. Well, humma, humma, hummity dum, dum, dum. Well, hummity dum. Dear one. You know, I done it the way we done it the last time. That the hummity dum dum dum. Dear one. You wouldn't have to have a little taste in there, would you? Let's do it with as much feeling or more. As much feeling or more, Jesse. Take 11, hummity dum. Well, hummity dum. Well, hummity dum. Dear one, you're so divine, and I'm so glad that you are mine. That you do, you know my heart goes boom, boom, boom. You're so soft, so warm. Please let me hold you in my arms. Oh, oh, oh, hummity dum. rub-a-dee-dum. Shit out here. First came the myth, then came the voice, then the body. Lord have mercy. How it actually happens, nobody actually knows. Where I got on the mic and conducted the flow. Many people compete, many many face to feet. And this is how the story goes. You couldn't catch me. Not a million years, buddy. Not a million years. You couldn't catch me. Suckers learn to learn, and believe me, you're burning hard. You couldn't catch me. Yo, say it. You couldn't catch me. Yeah, shut your mouth, sit down, listen. Came through the door, realized I had something new, cause people were coming through, far and wide, just to hear my voice upon the stage. Mad rage is what I conducted up there. Mad rage! The feeling was to keep on going, moving these lords of flies like there was no morning. You can't catch me. Can't catch this. You want some? You can't catch me. Killer, killer, rock, rock on. The man like Elliot, rock, rock hard. The man like, the man like, rock steady, rock, rock on. Russian percussion, rock, rock on. Roll service, rock, rock on. Plus one, rock, rock on. You got people over here, people over there. Die sogenannten Human Beatboxes produzieren mit ihrer Stimme die Klänge und Rhythmen, die sonst aus elektronischen Rhythmusgeräten, Samplern oder Schallplatten tönen oder gar von Schlagzeugern und Schlagzeugerinnen und Bassisten und Bassistinnen, live in person. Rappen ließ und lässt sich also auch ohne Strom und auch wenn kein Geld für eine DJ-Anlage da ist. Diese Art von Vokalrhythmen entstanden nicht ohne Grund gleich zu Beginn von Rap und Hip-Hop. Das war gerade ein Track von einem Album mit dem Titel »The Mystery of Beatbox«. 12 Vokalartisten und Rap-Kollegen sind da zu hören. Gerade eben, das war Mellow Mark mit Lyrish Coffee. Vor Mellow Mark gab's psychedelisierten Doo-Wop, andere würden das Trip-Hop nennen. Auf jeden Fall kam der Track mit dem Echo-Doo-Wop-Stimmen aus Österreich von dem Produzententeam Dorfmeister Huber alias Tosca. Fucked Up nannten die beiden den Track. Los ging diese Trilogie mit echtem Doo-Wop. Am 4. Juni 1956 waren die Gassers mit Leadsänger Jesse Belvin in einem Studio in Los Angeles. Wir konnten zuhören, wie sie Take 9, 10 und 11 von einem Song aufnahmen. Humdi Hum hieß er. Hey, bro. What's happening, bro? Got that good chiba chiba. Well on, well on, well on, well on. You down? I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready. Good chiba chiba. Chiba chiba. Dig that chiba chiba, bro? Yeah. Yeah. They call me the hoochie coochie man. I got that mojo thing. Chiba chiba. Hoochie coochie man, I got that mojo thing, chiba chiba. Hey bro, right on, bro. You want a pound or a dime, man? You get a dime, smoke is nice. All right, chiba chiba. Hey sis. Yeah. Hey sis. Yeah man. Got that chiba chiba. I'm the hoochie coochie man. I got that mojo thing. Chiba chiba. Chiba chiba. Chiba. Yeah, I got it. Chiba chiba. Yeah, I got it. Chiba. Chiba chiba. Got that chiba. Chiba chiba. Chiba chiba. Got that chiba. Hey, bro, your dollar short. Kick out the other dollar, bro. Some dollar. Chiba chiba. Kick out the dollar, bro. You got the dollar, bro? Chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, chi chiba, chiba, chiba, chiba, chiba, yeah, got that chiba, yeah, chiba, chiba, got that chiba. Down in Memphis, Tennessee, lived a girl named Jenny. She run an East shop on the block. She'd always kept a good gimme. That was a meal, it was a tadpole shield. You couldn't resist by trying. Every time you pass her door, you'd hear Miss Jenny crying. Oh, my beetle-um-bum. Come in and see me when you ain't none. Made a dumb man see a lame man run. You'll miss something when you don't get none of my beetle-um-bum. Oh, my beetle-um-bum. Best beetle-um that upset Tennessee. Every day about 10 o'clock, go down to the station. Folks that come in town, she'd give a little invitation. Every day from noon till night, how's you keep them selling? Beetle-um hot and beetle-um cold. You can hear Miss Jenny yelling, oh, my beetle-um bum. Come in to see me when you had none. Cause they ain't built small and not built wide. Just built up in a medium size, my beetle-um-bum. Oh, my beetle-um-bum. Best beetle-um that rocked old Tennessee. The gal I love, she won't stand. She love homebrew and tardy. Every time I take her to a fancy ball, she'll flirt most everybody. Then I took her out Cadillac ride, out to the fields of glory. Tried to make everything pacified when the pledge all was over. Then she took me to her home, sat down beside the door. Didn't keep raining and I couldn't go home. She was so far across the floor and she talked all right. Talked all right. Then she hugged and kissed till she made me sick. Ringing and twisting made me lose my beetle-um-bum. Come see me when you had none. Cause you don't have to hurry and you don't have to go. Get a little bit, you'll want some more, my beetle-um-bum. Oh, my beetle-um-bum. The best beetle-um that popped up in Tennessee. Beetle-um-bum und Chiba Chiba heißen die Songs, die gerade zu hören waren. Um Lautmalereien und Nonsenssilben geht's heute nach dem Soundcheck vom Deutschlandfunk. Was genau in dem Song über das Mädchen aus Tennessee gesagt wird, verstehe ich nicht, aber es ist davon auszugehen, dass Beetle-um-bum eine Art Codewort für etwas in bestimmten Kreisen Unaussprechliches ist. Blind Willie McTell sang den Song gerade, komponiert hat er ihn nicht, aber nach seiner Manier umarrangiert. Beetle-um-bum wurde bei Blind Willie McTells letzter Studio-Session mitgeschnitten, im September 1956. Und vor Blind Willie McTell gab es die Mighty Tomcats mit Chiba Chiba. Im Song tauchen Begriffe aus dem Voodoo-Kult auf, zum Beispiel Mojo und Mojo Hand. Mojo kann laut Lexikon eine Art Talisman oder Zaubermittel gegen Verwünschungen sein, ein Amulett etwa. Der Begriff Mojo kann aber auch für den Zauberspruch selber verwendet werden, zum Beispiel wenn es um die sexuelle Attraktivität des Mannes geht. Und letztlich erfahre ich aus dem Lexikon Black American English von Graf Schönefeld und Buchner, dass der Begriff Mojo im übertragenen Sinn auch für allerlei Betäubungsmittel gebraucht wird. Well, everybody's heard about the bird. Seven. This is High Fidelity. The amazing invention that has converted an ordinary loom into a magnificent loom. How did we ever live with run-of-the-mill before High Fidelity came along and made them the beautiful they are today? It's all right for a plain old to sound like a, but for a not to sound like a. Dodona wat nan bin frim. Se wok nan dun frim. Da un kun gon han. Lust un stan tan fin. Dat bin ton. E lot min dung. No wok nan din frim. Si wak nin dan frim. Do an dan din han. Belost in stan dun fem. Dat bin ton. E lot min dung. No be shui be la ba, be shui be la ba, do do be, do do be, do do be, do do ni we can don zrin, ni wo kon dan zren, ka an den tun vran, do li slin tan tun zlin, do bin tong, e lot min dung, Do be la bu, be shui be la bu, de bo, do be wan tan tren xin, de bo wan ten son, be do sin don ben yun, be do san dag bin yen, do bin tong, e lot min dung, be shui be la ba, be shui be la ba, do be, do bin ton, e lot min dung, dot bin ton, e lot min dung, na be shui be la ba, be shui be la ba, do be, On y va pour Dactylo Rock ? Ouais ! Alors attention les gars ! 1, 2, 3, 4 Monsieur le directeur, sans même le savoir, de tous les hommes, vous êtes le plus vénard. Vous avez les tigli-tigli-di Dactylo Rock, tigli-tigli-di. Elles sont les plus parfaites, elles chantent en tapant à du tête noire. Bipapaloula, bipapaloula. Elles travaillent le jour et la nuit, et même parfois tous les samedis. Les Dactylo Rock, tigli-tigli-di Dactylo Rock. Sont les plus parfaites, elles chantent en tapant à du tête noire. Bipapaloula, bipapaloula. Dans tous les bureaux de bras en haut, les dactylos tapent gogo et leurs patrons leur disent go go. Yeah, elles sont douces et très jolies. Um Nonsenssilben und Lautmalereien geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Die letzten 7 Minuten Silbensalat wurden erstmals zwischen 1957 und 1965 veröffentlicht. Vom allerersten Langspielalbum des Klanganarchisten Spike Jones kam ein kurzer Vortrag darüber, wie sehr solche Silben wie Pts und Ks von der neuen Hi-Fi-Aufnahmetechnik profitieren. 1957 war das. Danach kamen Ausschnitte aus Klanggedichten der französischen Lettristenszene. Zuerst ein Ausschnitt aus Jean-Louis Brahus' Instrumentation Verbale Phase 2 an 1963 und danach der Lettre-Rock aus dem Jahr 1958 von Maurice Lemaitre, und der hört sich nun wirklich fast wie Doo-Wop an. Eingerahmt wurde all das von den Klassikern Surfin' Bird von den Trashmen und Dactylo Rock von den Chaussettes Noires aus Frankreich. Mein Freund weiß eines Mittels zu befreien. Er identifiziert sich mit dies. Wie von hier. Mit einem Track von ihrem Album Song aus dem Jahr 1997. Als Titelangabe steht da Hoda Dao. Im Inneren des Booklets ist der komplette Text des Songs abgedruckt. Eine Zeile ist er lang und wenn man vielleicht etwas mit dem österreichischen Dialekt vertraut ist, kann man aus der minimalistischen Silbenfolge den Satz herausfiltern: der haut er da umeinander da. Text, Dekonstruktion aller Attwänger. Zuvor konnte einem oder einer das Lachen im Halse stecken bleiben bei Harald Sack-Zieglers Tritra Tränengas. Der Track erschien Mitte der 90er Jahre auf seiner LP Brick. Los ging diese Trilogie mit einem Song, der genauso heißt wie die Band, die ihn gespielt hat. Ja, ja, ja. Allerdings ist der Song nicht gerade typisch für die Musik des Düsseldorfer Trios. Vieten Vito Bass, Julie Jigsaw Gesang und Frank Samba Drums. Ja, ja, ja. Veröffentlichten 1982 ihre erste und leider einzige Platte bei einem Sublabel von Atatak. Zum Schluss der ersten Soundcheck-Stunde mit Lautmalereien und Nonsenssilben die NDR Big Band unter Leitung von Dieter Klawischnik zusammen mit Ernst Jandl. Falamalaikum, die Verwandlung dieses Wortes in etwas ganz Unerwartetes geht ganz schnell. Falam alaikum. Falam alaikum. Fallen einmal Leute um. Fallen einmal so viel Leute um. Wenn aber einmal der Krieg lang genug aus ist, sind alle wieder da. Oder fehlt einer?